Aufgabe 16. Sie hören gleich den Anruf von Herrn Walter bei Frau Breitling. Bitte beantworten Sie seine Fragen und tragen Sie die Antworten in die Leerzeilen ein. Sie haben für die Beantwortung jeder Frage 20 Sekunden Zeit. Danach hören Sie eine Musterantwort und Herr Walter stellt die nächste Frage. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Breitling, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Walter. Ich rufe wegen der Anzeige an. Ich interessiere mich für Ihr Fahrrad. Ist es noch zu haben? Die Antwort könnte lauten: Ach, wie gut, Sie rufen wegen meines schönen Damenrads an. Ja, es ist noch da. Ich würde gern wissen, wie alt es ist und wie viele Gänge es hat. Die Antwort könnte lauten: Das Fahrrad ist nur 5 Jahre alt und es hat 3 leicht verstellbare Gänge. Es funktioniert außerdem einwandfrei. Sehr gut. Und können Sie mir sagen, ob es auch einen Rücktritt hat? Die Antwort könnte lauten: Sicher, das ist ein klassisches Damenrad und es hat Rücktritt. Wunderbar. Und ich hätte noch eine Frage. Ist der Sattel ergonomisch und höhenverstellbar? Die Antwort könnte lauten: Natürlich, das Fahrrad hat einen sehr bequemen Sattel und es ist selbstverständlich höhenverstellbar. Danke für die Infos. Ich möchte mir das noch einmal kurz überlegen und rufe später noch einmal an. Ist das für Sie okay? Die Antwort könnte lauten: Sie können gerne noch einmal anrufen, aber wenn vorher jemand das Fahrrad kaufen will, werde ich ihm zusagen. Das verstehen Sie sicherlich.